Dialoge, Seite 33, Montesquieu. Eine Macht, die in deinem Jahrhundert noch unbekannt und zu meiner Zeit erst im Werden begriffen war, ist auf den Plan getreten. Es ist die Presse. Auf diesem Weg offenbart sich jede Bewegung der Ideen bei den modernen Völkern. Die Presse verrichtet im Staate gewissermaßen polizeiliche Aufgaben. Sie weist auf die Bedürfnisse hin, vermittelt die Beschwerden, deckt Missbräuche und Willkürakte auf. Welchen Raum könntest du in also geregelten Gesellschaften dem Ehrgeiz der Herrscher und der Tyrannei lassen? Ich verkenne keineswegs, unter welchen schmerzlichen Wehen dieser Fortschritt triumphiert hat. In Frankreich ertrank die Freiheit während der revolutionären Zeit in Strömen von Blut und wurde erst zur Zeit der Restauration wiederhergestellt.